Der Registrator Heerbrand beklagte, kein Feuerzeug bei sich zu tragen. Da rief der Archivarius Lindhorst ganz unwillig: »Was Feuerzeug? Hier ist Feuer, so viel Sie wollen!« Und damit schnippte er mit den Fingern, aus denen große Funken strömten, die die Pfeifen schnell anzündeten. »Sehen Sie das chemische Kunststückchen«, sagte der Registrator Heerbrand. Aber der Student Anselmus dachte nicht ohne inneres Erbeben an den Salamander. Im linkischen Bade trank der Registrator Heerbrand so viel starkes Doppelbier, dass er, sonst ein gutmütiger, stiller Mann, anfing, in einem quäkenden Tenor Burschenlieder zu singen, jeden hitzig fragte, ob er sein Freund sei oder nicht, und endlich von dem Studenten Anselmus zu Hause gebracht werden musste, als der Archivarius Lindhorst schon längst auf und davon war. Ende der 8. Vigilie. Aufgenommen von Boris Greff.